5 Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. So, der wunderbare, hochsympathische Dennis, der Producer dieser Sendung. Dennis, das muss ich jetzt einfach loslassen. Wir standen hier gerade back to back am Mischpult mit 4 Händen und es war irgendwie nicht klar, welche Hand und welcher Finger gerade jetzt welchen Regler bedienen soll. Und deswegen hat sich der Einstieg in diese Sendung um wenige Sekunden verzögert. Seht mir, seht uns das bitte nach. Außerdem hatten wir gerade noch diskutiert über Chess Bundick, einen Amerikaner nach meiner Sprachart. Dennis meint, er wäre Kolumbianer, gebürtiger. Ich schließe das nicht aus. Chess Bundick nennt sich Toro y Moi. Veröffentlicht unter diesem Namen wirklich wunderbare elektronische, weirde Popmusik und hat seit einiger Zeit einen neuen zusätzlichen Künstlernamen angenommen, über dessen Aussprache wir uns auch nicht ganz einig sind. Einige sagen Le Sins, die anderen Le Son. Wie dem auch sei, wir hören heute sowohl Toro y Moi als auch Le Sins / Le Song, die Aussprache lasse ich im Moment einfach mal offen. Hier ist Chess Bundick zunächst als Toro y Moi. Always be home, but I never loved. Don't get like that. Hier kommt Musik von der Amerikanerin Lia Isis. Ich sag gleich mal, was ich hier derzeit in einer Reihe spiele, und dazu gehört auch das neue Album von Syncane. Wir hören Mean Love, heißt es. Wir sind hier bei 1Live4. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich mich hier bei diesem Track mit relativer Überlänge einfach mal etwas vorzeitig hier schon einschalte. Der Titel kommt aus der neuen Zwölfer des gebürtigen Norwegers Alexander Skanke und heißt Found My Place. Hier hören wir den sogenannten Tropical Mix. Davor habe ich Musik des New Yorker Projekts /Band Sing Kane gespielt. Nach meiner persönlichen Zeitrechnung vor knapp 2 Jahren erschien das Debütalbum der Band. Eine faustdicke Überraschung kurz vor Weihnachten. Nicht nur für mich, wie ich mich sehr gut erinnere, musikalisch durchaus so im Bereich Disco New Wave angelegt. Sehr nach vorne preschende, straighte, tanzbare Rhythmen. Das neue Album läuft anders, ist aber auch richtig gut. Es heißt Mean Love und es verrät stärker als der Vorgänger, wo der Kopf der Gruppe, Ahmed Gallab, nämlich eigentlich herkommt aus dem Sudan, aus Omdurman, so heißt die Stadt, aus der er stammt. Mittlerweile lebt er in den USA. Es hat eine sehr euphorische Anmutung, dieses Album, mit Reggae, mit Soul-Funk-Einflüssen. So, wenn ich es in Gänze mal reflektieren müsste, dann würde mir zum Beispiel auch die neuseeländische Band Fat Freddy's Drop als Referenz einfallen. Richtig gut. Dann habe ich gespielt, ich bin gleich durch, einen fliegenden Soundteppich, sehr polyrhythmisch angelegt, eine wunderbar ätherische Hausnummer, schon fast von einem jungen Produzenten namens Bakratze. Titeltrack seiner Letter EP. Und vor Sing Kane hörten wir die Afrobeat Makers. Das ist eine Gilde neuer Produzenten, die sich auf dem Album Afrobeat Makers Volume 2 über Drum- und Schlagzeug-Patterns des Afrobeat-Drummers Tony Allen hermacht, der lange Jahre Fela Kuti begleitet hat, der heute häufig an der Seite von Damon Albarn zu sehen und zu hören ist und der in Kürze auch sein eigenes Album Tony Allen nämlich herausbringen wird, wo dann natürlich Damon Albarn wieder zu Gast sein wird. Die Afrobeat Makers, leider lässt das mir zugegangene Exemplar völlig offen, welcher der genannten Produzenten nun welchen Track produziert hat. Das sind die neuen Zeiten, Ladies and Gentlemen, die digitale Zuspielung, wo sich derjenige, der es raushaut, denkt, ach, das soll der sich mal, wenn der das bekommt, das kann der ja mal in stundenlanger Recherchearbeit selber rauskriegen. Aber das habe ich offen gestanden bis hierhin nicht geschafft. Ich kann nur sagen, die graue Eminenz ist mit an Bord. Der französische Beatmaker Dr. L, der etwa zum gleichen Zeitpunkt wie DJ Shadow in den 90er Jahren an die Öffentlichkeit kam und bis heute richtig gutes Zeug veröffentlicht. Es gibt auch jetzt gerade von ihm, von Dr. L, ein neues Album, das ich aber noch nicht in Gänze hören konnte. Afrobeat Makers, Volume 2. So, jetzt kommt Paul White. sound around me. As he kind of fell out with the counties, as he never moved down from nothing. Kurz mal zwischendurch, das hier Musik von der deutschen Band Oracles, zuvor London, Lucky Elephant. Swallows our tree. dressed in PVC. I chanced upon a golf girl selling cups of tea. She asked me, did I want one? Asked me with a grin. For threepence you can buy one, full right to the brim. So of course I had to have one. In fact, I ordered three, so I could watch the golf girl, could see she fancied me. And later on the golf course, after drinking tea, it started raining golf balls. She protected me, her name was Pat. Wir sind hier bei 1Live4. An dieser Stelle mache ich mal einen ganz kleinen Break. Nachdem wir hier gerade ein Stück gehört haben, das über 40 Jahre auf dem Buckel hat, aus dem Jahr 1971 von einer Band, die man damals und auch heute natürlich noch zur sogenannten Canterbury-Szene in England zählt. Canterbury ist eine vergleichsweise kleine Stadt mit deutlich unter 100.000 Einwohnern, eine Unistadt, in der so in den 60er und frühen 70er Jahren sich eine sehr rege Szene an Bands befand, die spätestens mit dem Wechsel ins neue, also ins 70er Jahre Jahrzehnt, sich progressiven Klängen verschrieb. Stichwort einfach mal Progrock. Einige der bekanntesten Vertreter dieser Stadt sind sicherlich die gerade gehörte Gruppe Caravan, In the Land of Grey and Pink, ihr Album aus 1971 daraus gespielt, und die wunderbare Band Soft Machine, die im Laufe ihres langen Lebens durch sehr unterschiedliche musikalische Passagen gegangen ist, aber immer den experimentellen Talent-Spirit sich bewahrt hat. Wenn ich diese Gruppe mal wieder rausgezogen habe, dann verdanken wir das, wenn man denn verdanken sagen will, der Gruppe Oracles, die ich vorher gespielt habe. Das ist eine wunderbare fünfköpfige Band. Ich habe sie als deutsche Band etwas unglücklich vielleicht hier annonciert. Sie kommen, die Musiker aus Köln, aus Essen und aus Berlin. Ich wollte jetzt irgendwie da keine zusätzlichen Kunstbegriffe, sei es drum. Die Gruppe existiert noch nicht lange. Jedes einzelne der Mitglieder, Hanitra, Mitgliederin, hat zuvor in anderen Bands gespielt, bringt viele unterschiedliche Einflüsse mit. Der Drummer etwa, man kann ihn gelegentlich auch als Schlagzeuger einer Free Jazz Band sehen. Nils Herzogenrath, der verschiedene Instrumente auf der Bühne spielt, hat als Vomit Heat in seinen Teenagerjahren schon Aufmerksamkeit bis hin in die USA erreicht. Ich könnte das jetzt endlos weiterführen. Die Art und Weise, wie diese fünf Leute ihre Fantasien, ihre Ideen verdichten und insbesondere live zu einem entrückten Spiel entwickeln, das an Eigenständigkeit überhaupt nicht zu übertreffen ist. Das großartig, die Gruppe ist soeben mit dem sogenannten Pop-Up-NRW-Preis ausgezeichnet worden, der mit 10.000 Euro dotiert ist und auf eine Initiative des, krieg das noch hintereinander, Kultursekretariats NRW zurückgeht. Für diejenigen unter euch, die in Bands spielen, ist das sicherlich interessant, denn bei diesem Preis, der da ausgelobt wird, geht es nicht darum, unbedingt jetzt die 18 oder die 19 im Personalausweis zu haben, beziehungsweise so alt zu sein. Ihr dürft auch älter sein. Im Unterschied zu anderen Talentwettbewerben ist das da so. Das Wichtigste, was ihr haben solltet, ist Zukunft, irgendwie einen Sound kreieren, der so ein bisschen nach vorne gedacht ist und der Perspektive verspricht. Pop-Up NRW, wen das interessiert, der kann ja mal auf die Suche gehen. Im Übrigen spielen Oracles auch auf dem Reeperbahn-Festival, das in dieser Woche starten wird, bereits am Mittwoch. Und sich dann bis zum Samstag hinzieht. Davor die Gruppe möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich kannte sie bisher nicht. Lucky Elephant ist eine Londoner Band, deren Album The Rainy Kingdom ich eher flüchtig gehört habe, wie ich offen gestehe. Aber es hat mir total gut gefallen. Aufmerksam auf die Gruppe war ich geworden durch den Produzenten, einen Typ namens Butler, der bereits auch mit der Vendra Benhard gearbeitet hat, einem meiner Lieblinge. Das Album hat so seine folkigen Momente, geht dann aber auch in so eine gewisse Prog-Richtung, wie wir das eben in dem Song hören konnten. Wenn ich Reeperbahn-Festival sage, dann möchte ich in diesem Zusammenhang erneut auf eine vielversprechende Band aus den Niederlanden hinweisen, die dort spielen wird. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass in den Niederlanden so Neo-Folk-Hippie-Bands scheinbar wie bei uns die Pilze dort aus dem Boden schießen. Es ist unfassbar, nach Mr. in Mississippi jetzt hier Wolf in Loveland mit einem wunderschönen Album We Set Out in the Naked Dawn heißt das und einem Cover, auf dem jemand im langen Pelzmantel, Sonnenbrille, na was schon sonst, aber kurzen Haaren einen Feldweg entlang geht. Ein paar Kühe im Hintergrund, Häuser gerade nicht zu sehen und in seiner linken Hand transportiert er eine etwas altertümlich aussehende und wirkende Milch. Flasche. Wolf in Loveland in der Hasenschaukel im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Get to the best part. Live 4. Ich möchte ganz kurz nachtragen, dass ich vor wenigen Minuten noch kurz vor 23 Uhr einen Titel gespielt habe des Amerikaners Ty Segall, der ein neues Album veröffentlicht hat, Manipulator, also heißt es, auf dem er sehr wechselwarm zu Werke geht, aber jeder Track ist einfach großartig. Mal hat das Ganze so Lo-Fi-Garage-Charme, dann aber tischt er auch durchaus so ein bisschen fetter auf und realisiert zunehmend das, was er vor einigen Jahren schon mal angekündigt hat, nämlich so Space-Rock-artig und Black Sabbath geerdet einen Sound kreieren zu wollen. Das ist hier durchaus hier und da nachzuhören. Ty Segall. Ich möchte mit einem Titel weitermachen, an dem ich so ein bisschen meinen Narren gefressen habe. Er kommt von Trevino alias Marcus Intellex. Ich habe ihn letzte Woche schon gespielt. Der heißt Warmer. Wir hören hier ein Duo aus London, Ashworth and Kiwi, die ihre vermutlich zweite EP, kurz und bündig Second EP nennen. Vier Tracks sind drauf, darunter dieser bassgefahrene Opener namens Alaska, der mich persönlich so ein bisschen an ein weiteres Duo denken lässt, das ich nicht zum Einsatz bringen möchte hier, aber das habe ich in der vergangenen Zeit des Öfteren getan. Cry Wolf. Nämlich Ashworth and Kiwi, davor haben wir Trevino gehört auf seinem eigenen Label mit einer Veröffentlichung, die so heißt wie das Label Birdie, Birdie 01. Hier kommt ein Duo, das ich auch bereits in der letzten Woche spielte mit seinen gleißenden Synthesizer-Sounds, so ein bisschen Gothic New Wave. In der zeitgenössischen Version. Ich rede von dem amerikanischen Duo Azure FX. She's cool, sweet. Ganz kurz zwischendurch, ein durchaus renommierter französischer Beatmaker macht sich auf die Welt der Disco-Grooves in Verbund mit Heavy UK Bass zu erkunden. Die Rede ist von Fulgence, diesem französischen Produzenten, der sich im Verbund mit dem mir bisher nicht bekannten Darius Brubaker, die beiden nennen sich also Claude, nennen, und ihre 7-Track-EP trägt den Titel Solid, solide also, was ich für eine maßlose Untertreibung halte. Claude. C'est très bon comme histoire. You are in the mix with the ultra demo. We'll be right back.

1 Live 4. Dieser Mann heißt Martin Hayes. Schöner Downbeat-Track, erinnert mich so ein bisschen an alte Nightmares on Wax-Geschichten. Broken Memory, versehen mit einem Geständnis ganz zu Beginn des Tracks. Ich bin ein einfacher Mann, ich mag es nicht sonderlich kompliziert. Das gilt auch für die Musik. Ein Track hier aus dem neuen Album der Brooklyn-Band Barren Heaven. Emotional cripples, gluten fascists, all weekly types, human.

Can't you see? I'm working, working, working, working. Ganz kurz mal, wir sind hier bei 1Live4. Ich will nicht zu viele Tracks in einer Linie spielen, zumal ich auf den gerade gehörten bereits zu Anfang der Sendung hingewiesen hatte, so schön geshoppt, zerhackt. Was wir hier gehört haben, Bother, ist ein neuer Track von Chess Bundick, besser bis hierhin vielleicht noch bekannt als Toro Humor, der sich seit einiger Zeit schon ein neues Alter Ego angeschafft hat, wahlweise Le Sins oder auch Le Song. Ich muss da nach wie vor so ein bisschen spekulieren. Den haben wir gehört. Davor der kanadische Rapper Trey Mission. Davor eine Post-Punk-Band aus den USA. Letztens mal im Gespräch fiel der Name. Ich wurde neugierig, kannte sie noch nicht. Ihr Album erschien bereits im Mai dieses Jahres. Gefällt mir aber sehr gut. Scharf geschnittene Tracks, so ein bisschen Fall-Einflüsse hier und da. Die Gruppe heißt Proto Martyr. Under Color of Official Right ist das Album, das in, ich bin nicht sicher gerade, ob das in den USA, manchmal wird das gesplittet, auf Sub-Pop sogar erschienen ist. Under Color of Official Right, Proto Martyr, die Band, die ich gespielt habe. Ich glaube, das war so im Großen und Ganzen. Gespannt hier Leo Liel und Daniel Cantisani. There's vultures above as the dogs of the night. They've burned through the forest, they've steamrolled the hills. But they can't take our spirits, so spins the windmill of the autumn sky. Hier, gleich ist es hier Mitternacht, dann kommen die Infos, dann geht es weiter mit dieser kleinen Show. Wir verbeugen uns in den restlichen Minuten bis Mitternacht noch vor Gegenständen, die so sehr schön, sehr mächtig teilweise in der Landschaft herumstehen, wenn wir aus dem Tal kommen und sehen oben am Berg die Windmühle, dann sieht es so aus, als wäre sie am oder im Himmel. So ist möglicherweise zu verstehen, was wir gerade gehört haben. The Windmill of the Autumn Sky, die Windmühle des Herbsthimmels von einer amerikanischen Band, die können was. Gute Kumpels des Brian Jonestown Massacre, die fünfköpfige Band The Asteroid Number 4 aus ihrem gleichnamigen Album. Ein paar Takte noch von Mirel Wagner. One, two, three, four. What's underneath the floor? One, two, three, four. What's underneath the floor? Pretty little face, pretty little eyes. Big fat belly breathing out flies. One, two, three, four. One, two, three, four. What's underneath the floor? One, two, three, four. Won't you tell us more? Chewed up lips, milky milk teeth. Little bit of pain and a whole lot of need. One, two, three, four. What's underneath the floor? One, two, three, four. I can tell you more. A pretty little dream, a locked jawed scream. Never had to beg, they come to me. I got a big, big heart and lots of love. I got a big, big heart and lots of love. Got a big, big heart and lots of love. I got a big, big heart and lots of love. And it's hard, and it's hard. It's hard, and it's hard. And it's hard, and it's hard. It's hard, it's hard. Ganz kurz noch, ich hatte ihren Namen erwähnt, Mirel Wagner. Ihre Familie kommt aus Äthiopien. Wenn ich die Biografie gerade richtig im Kopf habe, Afrika, sie selber ist weitgehend aufgewachsen in Finnland, wo sie auch noch lebt, hat sich nach und nach einen Namen gemacht mit ihren ausgesprochen intensiven und dabei immer sehr minimalen Songs an der Gitarre. So sehr, dass das amerikanische Sub-Pop-Label auf sie aufmerksam geworden ist. Und wenn ich die komplette Diskografie von Sub-Pop, zugegeben, ich kenne sie nicht komplett, einfach mal runterlaufen lasse, eine skandinavische Band auf diesem Label oder ein Artist, daran kann ich mich im Moment nicht erinnern. Mirel Wagner haben wir gehört mit ihrer Verbeugung vor einem, na, soll man ihn Gegenstand nennen, der auch ganz gerne mal so in der Landschaft herumsteht. Sagen wir besser, richtig und korrekterweise Pflanze. Es ging nämlich um eine Eiche. Aus Äthiopien kommt auch die nächste Formation, Hailu Mergia and the Valias Band, hoffentlich richtig ausgesprochen. Das, was wir jetzt hören, ist eine Wiederveröffentlichung aus dem Jahr 1977, Jazz Funk aus Äthiopien, mit dem die Band es damals, wenn ich das richtig behalten habe, was ich mir angelesen habe, bis in die USA geschafft hat. Dieses Album Chebelu ist jetzt wieder veröffentlicht worden. Ich finde es ausgesprochen charmant, möchte einen Titel daraus spielen. Erstveröffentlichung, wie gesagt, 1977. Thank you. gehen wir ganz kurz aus dem Jahr 1977 Äthiopien ins Folgejahr 78, also nach London. Dort residiert zu jener Zeit ein Ehepaar, der Produzent Reindorf Oppong und seine Frau Nana Love. Die beiden nehmen ein sehr interessant aus heutiger Sicht klingendes Afro-Disco-Album auf, das heißt Disco Documentary, Full of Funk. Auch das wurde vor kurzer Zeit wieder gefunden. Das darf man wohl fast wörtlich nehmen. Klingt so. Um die Sache ganz kurz rund zu machen, in der Band von Nana Love, die dann gegründet wurde, spielten eine ganze Reihe von Musikern, die auch Bandmitglieder der Disco-Formation Bonnie M. zuvor gewesen waren. 1978 wieder veröffentlicht. Was hatte ich gesagt? Nana Love, Disco Documentary Full of Funk. War gerade ein bisschen verwirrt, weil ich hier einige Unterlagen liegen habe. Das war auch die Zeit 1978, als der Stern des House- und Disco-Visionärs Arthur Russell so langsam zu strahlen begann, als er nach New York kam, sich erst, ich glaube, sein erstes Instrument war das Cello, diesem verschreiben wollte, dann aber in die Disco-Musik gewissermaßen kam und sich zum großartigen Arrangeur großartiger Titel aufmachte, um dann leider viel zu früh zu versterben infolge seiner AIDS-Erkrankung. Es gibt eine Organisation in New York City, die hat sich 1989 gegründet. Sie heißt Red Hot Organization. Sie will, seit sie sich gegründet hat, die Gefahren, die mit AIDS verbunden sind, nicht nur kommunizieren, sondern eben auch was dagegen tun. Sie tut das in regelmäßigen Abständen mit sehr gut und klar und deutlich zusammengestellten Samplern, übernimmt da gewissermaßen die Schirmherrschaft. Im Oktober erscheint ein Tribute-Album, das sich vor dem Werk von Arthur Russell gewissermaßen verbeugt, mit zahlreichen Künstlern, darunter auch Sufjan Stevens zum Beispiel, die sich der Werke von Arthur Russell annehmen und sie covern. Das tut zum Beispiel auch die Skandinavierin Robin, deren Beitrag wir hier und heute aus diesem Album schon hören können. Tell you. Tell You Today aus der Feder von Arthur Russell, hier in der Version von Robin. This CD is for promotional purposes only. Thank you. dieser Track hier mitsamt den Beteiligten ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen interessant. Einmal fiel mir vor wenigen Sekunden auf, dass der Bläsersatz, den ich hörte, von der Melodie her dem alten Titel Venus der holländischen Band Shocking Blue wie aus dem Gesicht geschnitten schien. Aber das ist eine Nebensache. Der Artist hier ist ein Typ namens Locusolus, der diesen Track mitsamt dem Album vor 3 Jahren veröffentlicht hat. Locusolus, the Album. Auf diesem Album gibt es auch einige Leute, die Remixe anfertigen. Lindström und Prinz Thomas zum Beispiel. Die beiden Norweger sind für diesen Track hier als Remixer verantwortlich. I Want It heißt er. Der Hauptverantwortliche Locusolus ist ein Typ namens Harvey William Bassett, ein Engländer, der schon seit geraumer Zeit in den USA lebt und von Zeit zu Zeit sich immer mal meldet. Zwischen seinen Meldungen können Jahre liegen und er ist einer dieser Typen, die gerne auch in völlig neue Maskierungen schlüpfen. Und spätestens da wird Popmusik immer besonders interessant. Denken wir zum Beispiel an so Gruppen wie Fleetwood Mac, die als Urblueser später eine ganz andere Art von Musik, lupenreine Popmusik, fabriziert haben. So ähnlich ist das bei Locusolus alias Harvey William Bassett auch. Der hat nämlich jetzt ein neues Album vor kurzem veröffentlicht. Da nennt er sich Wildest Dreams. Und der Legende nach, die er diesem Album natürlich beigefügt hat, hat er vor Jahren mit einigen Musikern so einige Jams in irgendwelchen düsteren Proberäumen rund um Los Angeles absolviert. Wie immer, die Bänder flogen irgendwo rum, das ist ein Grundpfeiler solcher Geschichten. Dann wurden sie, Achtung, natürlich gefunden, für gut befunden und veröffentlicht. Das, was wir jetzt hören werden, hat mit dem zuvor gehörten wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber es ist kein Fake, kein Scherz, kein Scheiß. Es ist Harvey William Bassett, besser bekannt als DJ Harvey und als jemand, der jetzt hier als Wildest Dreams firmiert mit einem Album, das eben den Titel auch trägt, Wildest Dreams. Thank you.

Spend my days home. I still got your arms. 1 Live 4. So, wir hatten eine Reihe von Tracks. Begonnen hatte das mit dem West Coast Psychedelic Rock von DJ Harvey alias neuerdings Wildest Dreams. Ein Titel, zu dem notfalls auch Jim Morrison Riders on the Storm hätte singen können, wenn er dennoch leben würde. Danach kam ein Duo aus den USA, Silk Roads, mit einer großartigen Slow-Dancing-Ballade. Dieses Duo ist gerade auf dem amerikanischen Stones Throw Label gesigned, wie man so schön sagt, worden. Zwei Titel wurden mir dankenswerterweise zugespielt. Pains ist einer, den ich gespielt habe. Danach kam ein Trio aus Israel, das Buttering Trio, von dem es heißt immer auch mal wieder, die drei würden in Berlin leben. Ich konnte das nicht letztlich feststellen, wo nun genau sie sich wann und wie aufhalten. Das ist vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Dieses Album des Buttering Trios, das bereits im Juni erschien, namens Toast, ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, einfach so beim Stöbern und zusätzlich durch eine Bemerkung von DJ Vadim, die ich aufgegriffen habe, der von diesem Trio unfassbar schwärmt und auch genau noch weiß, wie er sie zum ersten Mal zur Kenntnis genommen hat in einer deutschen Stadt, die sich zufälligerweise auch hier im Sektor befindet. I met them first in Münster. Also zum ersten Mal hat er sie dort getroffen. Eine wunderbare Boogie Soul R&B Platte, so wie wir das gehört haben, eben mit vielen Schnitten, coolen Samples, die reingedreht werden. Das Buttering Trio, von dem ich eben Musik gespielt habe, wird zu Gast sein jetzt auf dem in dieser Woche stattfindenden Reeperbahn Festival rund um die Clubs der Hamburger Reeperbahn. Leider ist da ja doch ein bisschen Kahlschlag betrieben worden. Ich will das nicht verschweigen. Die ganze Zone rund um die Esso-Häuser. Ich bin mal gespannt, wie das da aussieht. Die ist ja wegrasiert worden zugunsten von Neubauten. Cowboy und Indiana, so heißt der Club, in dem das Buttering Trio am Freitag, 19.09. auftreten wird. Und direkt daran habe ich die studierte Philosophin Ramona Gonzalez aus Los Angeles gespielt, besser bekannt als Nile Jewel, die im Jahr 2012 ein so großartiges Album veröffentlicht hat, One Second of Love, das ich wirklich fest in mein Herz geschlossen habe, insbesondere den eben gerade gehörten Titel Autograph, wo sie von Damn Funk am Piano unterstützt wird. Vor einiger Zeit sollte Ramona Gonzalez alias Night Jewel auf dem Weekend Fest Festival in Köln spielen. Aus Gründen, die ich nicht kenne, musste der Auftritt gecancelt werden. Aber die Macher dieses Festivals sind verdammt hartnäckige Knochen. Es ist ihnen tatsächlich gelungen, Night Jewel alias Ramona Gonzalez auf das diesjährige Weekend Fest zu buchen, das insgesamt überhaupt sehr stark besetzt ist. Viele werden sich sicherlich freuen auf den Auftritt der alten Factory Band A Certain Rasher zum Beispiel. Aber Night Jewel wird innerhalb dieser drei Tage Ende November, 27, 28, 29, Stadthalle Köln-Mülheim auf der Bühne stehen. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Thank you. for it, and I don't care who sees. I don't like to brag about it, and I am amazing. And you can't wait to see me walk into what you think. You won't move an inch till the day. Viel Zeit, mich hier langsam zu verabschieden, nachdem ich eben einen Titel aus dem neuen Album des Schotten Rusty gespielt habe. Dieses Album trägt den Titel Green Language und vereinbart auf kurioseste, tollkühnste Art Ambient und Heavy Fanfaren-Sounds miteinander. Rusty, Hier im Hintergrund ist Sully, ein Produzent mit einer neuen EP namens Concord, die wir hier im Banshee Remix hören. Bei euch möchte ich mich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine friedliche, gesunde, gute Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. We'll be right back.